Soll ich den Start machen oder willst du heute? Ich habe letztes Mal gemacht, mach du mal gerne. Okay. Oh Mann, ich bin voll angespannt. Willst du nochmal auf Toilette gehen? Ich komme gleich wieder. Ja. Ey, das lasse ich drinne. Ganz ehrlich, euer Lieblingspodcast mit Hassan und Guido. Hallo Hassan, was geht ab? Hallo, hi Guido und hallo alle Zuhörer. Schön, dass ihr da seid und wieder eingeschaltet habt bei eurem Lieblingspodcast. Ja, sehr cool. Ja, heute wollen wir das Thema ansprechen, welches wir letzte Woche in der Folge schon quasi angeteasert haben. Und zwar geht es heute um Integration und Migration. Ja, wir wollen heute einfach mal darüber mal nachdenken, weil wir haben gemerkt, ganz oft fangen wir irgendwie an, darüber zu quatschen, ne? Irgendwie. Also ist es häufig ein Thema, oder? Ja, auf jeden Fall. Also irgendwie sowohl dich als auch mich verbinden ja auch Migration, also unsere, also meine Eltern und deine Vorfahren quasi. Und ich glaube, wir haben uns einfach gedacht in der letzten Folge, wir haben das jetzt so oft angeschnitten, das machen wir jetzt einmal, thematisieren wir jetzt einmal am Ende. Und dann haben wir es vielleicht auch durch. Also, was heißt durch? Wir werden es immer wieder mal ansprechen, aber das, ich glaube, das wäre mal ganz interessant. Durch sein. Ja, auf jeden Fall nicht. Nein, ich finde es auch cool. Also, ich finde wirklich, das ist eine Bereicherung. Also, nicht, dass ich eine Bereicherung bin für alle, sondern ich finde wirklich Menschen aus aller Welt und alle Kulturen und Ethnien und Religionen immer eine Bereicherung. Und ich sehe das wirklich immer nur als Chance und nicht als Punkt, wo man sich wirklich auseinanderdriften sollte oder kann, sondern eigentlich immer genau das Gegenteil. Sondern definitiv, dass man quasi, dass man quasi dadurch, durch den Unterschied eigentlich zusammenfinden sollte. Ja, sehe ich ganz genauso. Also ich denke auch immer ganz oft darüber nach, wenn viele Leute so über Religionen reden, die grenzen sich durch Religion immer so voneinander ab. Aber ich merke zum Beispiel bei uns beiden, uns verbindet dieser Unterschied auch übelst krass, weil wir uns auch mega über die Religionsunterschiede oder Gemeinsamkeiten auch immer austauschen, ne? Egal, ganz kurz nochmal zum Titel der Sendung. Ich habe ja schon eingangs gesagt, Integration und Migration. Die Folge heute heißt Akzeptanz und Toleranz. Wie wir auf den Titel gekommen sind oder was dahinter steckt für uns, versuchen wir am Ende dieser Folge zu beantworten. Aber hauptsächlich geht es um Integration. Dazu haben wir ein paar Fragen für uns vorbereitet, die wir so ein bisschen thematisch abhandeln wollen. Und auch vielleicht für unsere Zuhörer, vielleicht auch interessant sein kann, einfach sich mal für das Thema zu sensibilisieren, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, ich gehe sowieso davon aus, dass unsere Zuhörer sensibilisiert sind. Vielleicht auch irgendwann Zuschauer, fällt mir gerade so ein. Wir wollten ja auch mal irgendwann einen YouTube-Channel starten. Aber das sollten wir machen. Dahingestellt. Wir brauchen dann so ein Studio. Ja, genau. Genau, ich finde, man kann dieses Thema, also wir wollen ja immer einen anderen Blickwinkel auf die Sachen werfen und ich glaube, das werden wir heute wieder schaffen und ich hoffe, die Hörer werden dann am Ende sagen, wow, daran habe ich noch gar nicht gedacht oder so habe ich das noch gar nicht gesehen oder yo, stimmt. Ja, ja. Das ist unser Ziel. Mal schauen, was daraus wird. Was ist denn für dich Integration? Integration ist für mich, läuft durch Bildung. Läuft durch Bildung? Ja, läuft am besten durch Bildung, ja, finde ich. Ja. Wenn ich es überlege, ich glaube, die beste Integration funktioniert dann, wenn man wirklich in der Schule aufgepasst hat, sich weitergebildet hat. Und wie du auch schon gerade gesagt hast, wir verstehen uns, also Guido und Hassan verstehen sich, jetzt mal in der dritten Person gesprochen, wir verstehen uns ja so gut, nicht weil wir unterschiedliche Religionen haben, sondern weil wir uns Wissen angeeignet haben über unsere eigene und auch parallel dazu immer über die andere Religion und Kultur und Ethnie und so weiter und so fort. Weil das sind, finde ich, immer wichtige Punkte. Ja, sehe ich auch so. Also ich habe ja im Studium, als ich Philosophie studiert habe, habe ich mich ja mega krass viel mit Staatsphilosophie aus der Antike beschäftigt. Und ich denke dann immer für mich, was ist Integration? Man muss ja immer irgendwie davon ausgehen, das hat ja was mit unserer Gesellschaft zu tun. Und ich denke dann immer so an Platon oder Aristoteles und an die Polis, ne? Also die Gemeinschaft, die Stadt, die Gemeinde. Und vor dem Hintergrund denke ich mir dann immer, dass Integration irgendwie diese, das soziale Leben irgendwie, ja, wie soll ich sagen, dass es möglich wird, ja, dass das soziale Miteinander möglich wird. Das ist für mich irgendwie Integration. Nicht, vielleicht auch nicht nur möglich wird, sondern auch stattfindet, oder? Ja, definitiv. Also möglich ist es ja immer, also, oder? Also möglich ist Integration. Aber Integration ist ja, Integration ist ja der Anfang, ne? Also wenn jemand integriert ist, dann ist die Integration ja abgeschlossen. Deswegen würde ich sagen, es ermöglicht die soziale Interaktion. Ja. Oder das in, ja, soziale Zusammenleben. Ja, ne? Ja, doch, auf jeden Fall. So würde ich das sehen. Ja. Ja. Und ich glaube, diesen Aspekt hatten ja auch schon etliche Philosophen, egal ob jetzt, keine Ahnung was, Rousseau und ich weiß gar nicht, war von dem nicht auf Leviathan? Dieses frag mich nicht. Ich glaube wir schon, sind ja. Philosophen. Ja, aber das ist schon, das habe ich schon alles so irgendwie hinter mich gelassen. Ja. Nee, aber sowas zieht sich ja immer durch die Staatsphilosophie, ne? Dass irgendwie Gemeinden herrschen oder in einer Gemeinde und das funktioniert ja nur, wenn man zusammenleben kann mit zum Beispiel auch hier Arten der Freundschaft, Aristoteles, ne? Zum Beispiel die Nutzfreundschaft ist für mich so ganz klassisch irgendwie das, was Integration irgendwie ist oder ganz stumpf, dass zwei Leute oder mehrere Parteien irgendeine Übereinkunft treffen und sich daran halten und das ist ja auch irgendwie Integration, dass jemand Verträge mit abschließt quasi, die das gemeinschaftliche Leben sichern und wahren. Ne? Das ist ja gleichzeitig jetzt, geht, also das wäre vielleicht auch ein Teil der Antwort auf die Frage, welches Ziel verfolgt dann Integration? Dass man quasi zusammen etwas, einen Vertrag abschließt oder mündlich oder schriftlich oder ob man quasi in eine Übereinkommen ich kann irgendwie nicht sprechen. Heute war ein langer Tag. Wie fehlt das Wort, Guido? Übereinkünfte? Oder was genau, meinst du? Ob man eine Übereinkunft trifft quasi und sich danach hält, ist das Ziel deiner Meinung nach? Boah, ich würde schon sagen, also Integration heißt ja für mich, dass man quasi mit der Gesellschaft einen Vertrag abschließt, sage ich jetzt mal. Ja? Also ich treffe dadurch, dass ich, also die Gesellschaft ist für mich aber auch dort an der Stelle stellvertretend für jeden, der in dieser Gesellschaft lebt. Ne? Also wenn ich jetzt mit der Gesellschaft einen Vertrag abschließe und sage, ich bin integriert, Beispiel jetzt, ich halte mich an das Grundgesetz, ne? Dann halte ich ja das Grundgesetz auch gegenüber der Gesellschaft, also gegenüber jeder einzelnen Person ein. Ja. Ja, also irgendwie, also ich muss ehrlich sagen, ja, auf jeden Fall. Irgendwie bin ich mit dem Wort Integration nicht so zufrieden. Also ich mag dieses Wort nicht so. Integration, was heißt Integration? Ich habe mal irgendwo, ich weiß nicht mehr, woher ich das habe, aber da wurde das mal so heruntergebrochen auf Integration von Kindern im Kindergarten. Wenn ein Kind von außen, von irgendwoher, von, sagen wir mal von einer anderen Stadt, zu einem neuen Kindergarten kommt, und es hat Probleme mit, also es hat soziale Probleme mit den Mitmenschen. Dann ist es schlecht integriert. Ja, ja, aber wer muss sich integrieren? Muss der oder das fremde Kind, also das Mädchen oder der Junge, ja, muss sie sich integrieren, also das Kind sich integrieren, oder muss die Gruppe, die sowieso ja schon zusammenhält und miteinander interagiert im Kindergarten, quasi diese Person aufnehmen? Oder aber auch natürlich beides. Ja, ja, ja. Ne? Ja, das ist immer, also ich denke mal, das allgemeine Ziel ist ja, dass alles rund läuft, ja. Also, und das, was du jetzt ansprichst, würde ja schon die nächste Frage so ein bisschen schon anschneiden. Welche Rolle spielt die Motivation der Akteure? Und da gibt es ja ganz viele Gruppen, ne? die, wie du schon sagst, bereits integriert sind. Wollen die das überhaupt, dass jemand dazukommt? Ja? Oder, und da finde ich das Beispiel mit dem Kindergarten ganz gut, weil wir sonst wieder hier zu politisch werden. Ja. Genau, wollen die das? Wollen die, dass jemand mit reinkommt? Wollen die, dass jemand dazukommt? Und will die andere Person das noch? Und dann kann ja auch so ein Teufelskreis entstehen, ne? Wenn das Kind aus dem anderen Kindergarten, ne? Oder aus einem alten Kindergarten in den neuen kommt und gerne dazugehören will, aber irgendwie nicht dazugehört, dann sinkt natürlich auch sinnvollerweise oder was heißt sinnvollerweise, aber dann natürlich sinkt dann die Motivation dieses Kindes, sich integrieren zu wollen. weil die anderen auch nicht wollen. Und dann kommen vielleicht noch mehr andere Kinder aus einem anderen Kindergarten und dann sagen die so, oh, aber alle Kinder aus anderen Kindergärten sind ja ganz schön böse. Ja, auf jeden Fall. Also auf die Frage, ich würde ganz klar sagen, sie spielt eine sehr, sehr hohe Rolle, inwiefern die Akteure quasi motiviert sind, sich selber, also sein Gegenüber zu akzeptieren, das ist Voraussetzung. Also wenn man keine Lust hat auf die anderen und die anderen keine Lust haben auf dich, dann ist es mega schwierig und wenn nicht sogar schon fast, wirklich fast unmöglich. Ja, ja. Dass es irgendwie klappt, diese soziale Interaktion. Ja. Deswegen ist die Motivation, denke ich mal, auch von allen Seiten aus mega wichtig. Also die muss gegeben sein. Wenn man keinen Bock hat auf Integration, dann klappt das auch nicht. Ja, aber auch beidseitig nicht. Also ich denke, ja, auf jeden Fall. Also es ist deine Meinung. Es ist reziprok. Also alle Seiten müssen wollen, ja. Wie in einer guten Partnerschaft. Und da kommt ja auch wieder der Gedanke mit dem Vertrag, ne? Ein Vertrag läuft ja auch nur, wenn beide Parteien wollen, ne? Wenn wir jetzt wieder auf diese Polis-Geschichte mit Vertrag, Gesellschaft hin und her kommen, ne? Oder ja. Arten der Freundschaft. Also Übereinkünfte kann man nur treffen, wenn beide Seiten gleichermaßen motiviert sind. Weil sonst wird natürlich. Man sich nicht über den Gegenstand des Vertrages einig, ne? Natürlich. Wobei das natürlich heutzutage immer so sehr schwer ist, dass man einen Vertrag eingeht, ne? Also wenn man jetzt quasi auswandert aus dem Land oder irgendwie hier einwandert in Deutschland, durch Migration oder Flucht oder was auch immer, ob es jetzt beruflich ist oder aus welchen Gründen auch immer, gibt es ja ganz, ganz viele. Da gibt es ja nicht einen Vertrag, der dann vorgesetzt wird, wo man gesagt wird, hier liest du dir mal durch und nur wenn du das akzeptierst, kannst du hier einreisen. Mhm. Also nicht so plump, wie wir das jetzt so natürlich jetzt sagen, aber klar, natürlich, man muss sich dann schon über die Gesetze und die Etikette, die Binnenregeln hier in Deutschland und oder auch wo immer man auch ist, informieren und sich dran halten, weil sonst funktioniert es ja absolut gar nicht und man kommt auch schnell in Probleme mit dem Gesetz und hat dann halt andere Konsequenzen zu tragen. Aber so ein Vertrag, der dir dann vorgelegt wird, hier, das ist Integration und nur wenn du das akzeptierst, dann darfst du dich auch hier dann darfst du auch versuchen, dich hier zu integrieren. So ist es ja nicht. Also so einfach ist es nicht. Es gibt ja auch nicht die viele, Punkte, viele, die allgemein aktuell also ja, gültig viele sind. Nehmen ja auch Integration irgendwie mit Kultur in Verbindung. Ne? So, und dann frage ich mich auf der anderen Seite auch wieder, also es gibt so Normen und keine Ahnung was, die man irgendwie einhalten muss, um erkennbar zu machen, dass man dazugehört. Und dadurch entsteht ja auch eine gewisse Rollenerwartung an Menschen, ja, an Personen, die dazukommen. Also man erwartet von denen ja auch gewissermaßen etwas. Ne? Nenn mir mal ein Beispiel, das ist eigentlich ein guter Punkt. Warum hat deiner Meinung nach Integration auch viel mit Kultur zu tun? Oder warum muss man die Kultur des anderen? Also wie meinst du das? Führ das mal ein bisschen aus, nenn mal ein Beispiel. Also ich denke, das große Hauptproblem an der Sache, also da kann man ja eigentlich nur fast so was Gesellschaftliches nehmen, ohne das jetzt irgendwie kritisieren zu wollen. Aber, oder nehmen wir zum Beispiel, Asiaten kommen nach Deutschland, ja, so, die geben sich nicht die Hand, ja, die verneigen sich, so, und dann denkt der Deutsche so, oh, ja, die Asiaten oder so, ne, oder der Europäer, ne, bevor es wieder heißt, wir sagen, Deutsche wären Nazis oder so. Nein, aber so diese unterschiedlichen Dinge und das erschwert ja auch schon irgendwie viele Menschen, weil alle sich in ihrem also ich glaube, es löst Unbehagen aus, weil man in seinem Kosmos drin ist und andere Dinge gewohnt ist, kulturell. Ich nenne dir mal jetzt. Und deswegen fühlt man sich dann in der Gegenwart von solchen Menschen vielleicht nicht wohl und hat irgendwelche Ängste oder so. Keine Ahnung. Okay, ich stelle mal jetzt eine aktuelle Debatte, also eine Frage zu der, die jetzt momentan auch herrscht. Wir dürfen uns ja derzeit gar nicht die Hand geben, wegen Infektionsgefahr und so weiter und so fort. Corona-Time. Ja, ich wollte es nicht aussprechen, aber du hast es wieder ausgesprochen. Jetzt ist es wieder gefallen. Also wir geben uns ja nicht die Hand. Führt das dazu, dass man sich unwohl fühlt, wenn du irgendjemanden triffst? Jetzt aktuell? Ja, jetzt aktuell. Also nee, weil es ja jetzt die neue Norm ist, sage ich mal. Ne? Also, ja, aber ich habe da jetzt keine Sorge, jemanden Handshake, also keinen Handshake, ich mache Wuhan-Shake. Einmal kurz hier die Füße zusammenstoßen und alles gut. Ja, in welchem Land war das nochmal so, dass man sich bei der Begrüßung die Nase, also Nase an Nase quasi reibt? Ich weiß gar nicht. Ich überlege auch gerade. Irgendwo im Norden. Kann sein. Ja, und ich hatte gerade irgendwie Asterix oder Gummibärenband im Kopf. Was? Wie kommst du denn da drauf? Ja, so wirklich Nasenreiben. Ich meine, irgendwo habe ich das mal gesehen in so einem Zeichentrick oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Nein, aber tatsächlich gibt es, glaube ich, irgendwelche in diesen kalten Ländern, ne? Weil irgendwie das Gesicht relativ warm ist und die Hände würden erfrieren oder keine Ahnung was. Ja, und jetzt stell dir mal vor, du gehst da hin und reißt ihm die Hand und er sagt so, hä, was ist denn mit dir los? Ja, ja, klar. Ne? Also, wie gesagt, oder, ich glaube, wenn oder man, diese wenn man Geschichte, den, ja. Ich glaube, wenn man den Hintergrund des Gegenübers einfach kennt oder vielleicht nicht, einfach mal vorurteilsfrei den Gegenüber einfach begegnet, ja, dann löst es, glaube ich, auch viele ja, Gefühle von Unwohlsein oder Unbehagen, wie du schon gerade gesagt hast. Ja. Darf ich dir eine provokative Frage stellen? Darfst du. Ob ich darauf antworte, sei mal dahingestellt. Okay. Nein, hau raus. Hast du das Gefühl, wenn du öffentlich auftrittst, du bist ja Moslem, Entschuldigung, dass das ich habe damit kein Problem, ne? Also ich finde das völlig normal, aber hast du das Gefühl, wenn du öffentlich auftrittst, dass du irgendwie dich selber deindividualisieren musst, damit du nicht irgendwie komisch wahrgenommen wirst oder so? Du musst nicht antworten. Nee, ich musste gerade nochmal die Frage einfach durch den Kopf gehen lassen. Okay, nee, hast du das Gefühl, dass du dich, also du hast die Frage, aber ja. Ja, stell mal nochmal die Frage. Ich stelle sie nochmal einfacher. Ja. Also ich bin davon überzeugt, dass du sie verstanden hast, aber für die Zuhörer vielleicht nochmal. Nein, für mich nochmal. Die Zuhörer haben sofort verstanden. Ich muss es noch. sag nochmal. Ja, hast du das Gefühl, dass du dich irgendwie verstellen musst im öffentlichen Leben, damit du irgendwie einfacher agieren kannst mit anderen Menschen? Okay. Oder nicht das Gefühl hast, irgendwie dich unwohl fühlen zu müssen? Okay, erstmal bevor ich darauf antworte, ich habe auch beim ersten Mal die Frage wohl richtig verstanden, weil das ist die zweite Art der Frage war genauso, wie ich es verstanden habe. Also, absolut nein. Ich bin immer ich bin immer so, wie ich bin. Warum soll ich mich verstellen? In welchem Punkt soll ich mich denn verstellen? Ich glaube, das würde man mir auch anmerken, oder? Hast du mir schon mal irgendwie angemerkt, dass ich... Nee, auf gar keinen Fall. Also, wir kennen uns jetzt schon seit 2 Jahren knapp. Also jetzt schon länger, aber so, dass wir intensiv uns fast jeden Tag bei der Arbeit sehen oder zumindest jeden zweiten Tag. Warum soll ich mich verstellen? Für wen und für was? Also nicht für mich. Ja, nee, aber auch so gegenüber den anderen Kollegen oder den Schülern. Ja. Also ich bin immer ich. Also für was? Ich überlege gerade. Ja, weil ich denke halt immer ganz oft auch so, oder was heißt ich denke? Ich selber kriege ja ganz oft, ich sage jetzt mal ganz bewusst, von meinen Landsleuten auch ganz oft so Sachen mit, wo ich denke, okay, muss nicht sein. Voll uncool. Wer sind deine Landsleute? Also ich zähle mich erstmal so ganz einfach so, ich sehe mich als Mitteleuropäer. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Deutscher bin. Ich habe irgendwelche Roots im Osten, also im Ostblock, bin aber hier geboren. Ich verstehe mich, ich habe so ein mitteleuropäisches Verständnis. Ne? Ich denke so, Multikulti gehört dazu. Ich finde gerade das, was irgendwie alles hier stattfindet, ist irgendwie alles eins. So. Also deswegen verstehe ich auch manchmal nicht so Leute, die dann sagen so, ja, hier, oder gehe ich jetzt mal konkret, hier diese ganze Pegida-Geschichte von vor ein paar Jahren und so, die dann sich auf die Straße stellen und sagen, oh ja, hier Untergang des Abendlandes oder was auch immer. Und im Endeffekt gehen die selber Döner essen oder so, ne? Und so, weißt du, was ich meine? Ja, also wie gesagt, ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich verstellen muss. Das kann aber natürlich auch daran liegen, dass ich vielleicht so eine gewisse... ja, Charakterstärke habe und kein Problem damit habe, wenn mal Gegenwind kommt, dass ich dann auch mal einen frechen Spruch zurückgeben kann und einfach mein Ding mache. So. Aber ich kann mir schon vorstellen, muss ich jetzt dazu sagen, dass einige Ethnien, Kulturen, Religionsangehörige sich schon teilweise versuchen oder sich schon verstellen, weil die einfach keinen Gegenwind haben wollen. Also ich kann es mir vorstellen und ich kann es auch verstehen, muss ich ehrlich sagen, weil es ist nicht immer so einfach. Wenn man mal so Dinge sich anhören muss, wo du denkst so, ist das dein Ernst, Alter? Ja. Wo hast du nicht aufgepasst in der Schule so, ne? Im Geschichtsunterricht, so, was ist das gerade für eine Frage? Ich glaube aber auch, dass viele, die solche Fragen stellen, wie zum Beispiel so, ja, was bist du denn eigentlich? Also bist du zum Beispiel Ausländer oder Deutscher oder, nee, für mich bist du das und das. Und wenn man dann denkt so, hä, woher nimmst du dir das Recht eigentlich, dass du so urteilst oder dass du das so bestimmst? und ihm das dann auch so offenkundig macht, Also ich finde eigentlich, wenn jemand anderes, da kommen wir hoffentlich gleich auch bei den Zitaten nochmal drauf, wenn jemand anders dir etwas vorwirft oder dir etwas für dich bestimmt, dann hat der eigentlich, finde ich, in erster Linie ein Problem mit sich selber. Ja. Aber das möchte ich jetzt noch nicht so weiter ausführen, weil da kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf. Das kann ich mir vorstellen. Aber um an der Stelle auch nochmal zu sagen, zu deinem Gedanken, also zum Beispiel, ich verstehe mich ja auch irgendwie als Deutsch und ich, für mein Verständnis bist du auch Deutscher oder unsere Gang, sage ich mal, unsere Jungs, ne? Also ihr seid für mich Deutsch, ihr seid hier integriert und so wie ihr eure Religion zum Beispiel auslebt, lebe ich meine aus, aber wenn wir uns treffen oder sonst wo, dann sind wir so wie alle anderen halt, ne? Also man geht Kaffee trinken, man geht essen, man lacht und man trinkt und isst. So, also, ne, weißt du, was ich meine? Ja, also ich meine, wenn wir das jetzt auch ausblenden würden, ich glaube, wenn ich nicht Hassan heißen würde und mein Name jetzt nicht muslimisch wäre und ich dir jetzt auch vielleicht, wenn wir so Religion immer ausklammern würden in unserem Alltag, würdest du das, glaube ich, auch gar nicht merken, oder? Ja, überhaupt nicht. Also so bei dir sowieso nicht. Ich bei dir eigentlich auch nicht. Also wenn wir dieses Thema wirklich komplett in unseren Gesprächen immer ausblenden würden, zu 100%, würde das doch niemand merken. Also ist ja auch Privatsache. Aber soll ich dir was Schönes sagen an der Stelle? Also das finde ich immer so toll an unseren Gesprächen, was so Religion betrifft. Also ich finde da diese Integration so zum Beispiel, was heißt Integration? Aber dass wir da drüber sprechen, über Gemeinsamkeiten und Unterschiede, hat mich sogar noch mal viel mehr darin bestärkt, sich mit meinem eigenen Glauben auseinanderzusetzen. Aber auch mit deinem so, ne? Also so, es hat mich einfach... Also bei mir hatte das eher so einen positiven Effekt, sage ich mal. Also mich hat das, auf jeden Fall. Mich schreckt das überhaupt nicht ab. Fall. Zum Beispiel habe ich das voll gefeiert, als ich mit euch in die Moschee gegangen bin. Also finde ich mega, fand ich auch richtig cool. Also ich finde, für mich war es mehr eine Bereicherung als irgendwie was Negatives. Also ja, es kann ja auch nicht schaden. Also ich war ja auch schon, da ich ja in Deutschland lebe, schon oft in der Kirche, aber auch so interessenshalber auch schon im Ausland, auch in der Türkei zum Beispiel. Und inwiefern soll das schaden? Also egal in welchem Gebetshaus oder Religionsgemeinde man trifft oder in welche Gemeinschaft man welche Gemeinschaft man sich auch auseinandersetzt. Es kann ja nicht schaden. Es kann nur Gewinn bringen. Ja. Also was anderes kann gar nicht sein. Definitiv. Also ich denke mal, wenn normale Menschen so, was heißt normal, aber wenn Menschen wie du und ich ein friedliches Verständnis ihrer Religion haben, sage ich mal, dann ist das doch auch völlig unproblematisch, sich da irgendwie auszutauschen. Also. Ja, ich denke auch. Gut, was mich am Ende noch interessieren würde, da würde mich auch sehr deine Sicht der Dinge interessieren. Die Frage habe ich mir auch so ein bisschen überlegt. Akkommodation ist ja, wenn eine Gesellschaft sich verändern muss, und Assimilierung ist, wenn der Integrierte sich verändern muss. Das Individuum, genau. Denkst du, dass Integration möglich ist ohne diese Veränderung? Also glaubst du, Integration funktioniert ohne Akkommodation. Also ist Integration ohne Akkommodation bzw. Assimilation möglich? Genau. Integration, nein, ist ohne Akkommodation oder Assimilation, auch wenn es in geringen Formen ist, nicht möglich. Aber Akzeptanz oder Toleranz ist möglich ohne Akkommodation oder Assimilation. Ja. Ich glaube aber. Das wäre jetzt meine Antwort. Ja, das finde ich interessant. Sehe ich ganz genauso. Also, dass es auf jeden Fall Akzeptanz schaffen sollte. Toleranz, finde ich immer, ist so ein schwieriges Wort, weil auf ProSieben gab es ja mal diese Tolerance Days, ne? Und dann denke ich mir immer so, Alter, ich toleriere jetzt nicht irgendwelche Mitmenschen mit Migrationshintergrund oder Integrationshintergrund, die aus dem Ausland kommen. Ich toleriere nicht, ich akzeptiere, ich nehme die an, die sind ein Teil meiner Gesellschaft, so, weißt du? Und wenn ich die jetzt tolerieren würde, dann würde ich sie ja immer noch scheiße finden, aber ich ignoriere es einfach, weißt du, was ich meine? Ja. Deswegen finde ich, Toleranz ist da so, Tolerance Day, ja, super, ich toleriere euch. Nein. Ja, ich glaube, das ist auch, nochmal, um das den Zuhörern klar zu machen, das ist der Grund, warum wir unseren Titel, unseren Podcast-Titel Akzeptanz oder Toleranz genannt haben und nicht Integration, weil bei Integration fehlt halt noch so ein bisschen, ne? Und das wäre schon vielleicht auch zu sehr vorgegeben quasi, was worüber wir sprechen, aber wenn wir sagen Akzeptanz oder Toleranz, das kann natürlich auch durch Integration geschehen, das kann auch durch Akkommodation passieren, das kann aber auch durch Assimilation passieren. Ja, und ich muss aber auch ehrlich ganz ehrlich dazu sagen, indem man jemanden akzeptiert oder toleriert oder was auch immer, natürlich ist die höhere Form, bessere Form, laut unserer Meinung nach natürlich die Akzeptanz, weil man es nicht toleriert, sondern also nicht so hinnimmt, sondern auch wirklich aufnimmt, so wie es ist. Ne? Also man umarmt eine Eigenschaft, man umarmt eine Kultur, indem man sie akzeptiert. Und indem man etwas toleriert, sagt man, okay, du darfst jetzt hier sein, aber bleib mal bitte da, wo du bist. Ja, aber das ist ja für die, ich denke, Toleranz, also ich bin nicht für Toleranz, ich bin mehr für Akzeptanz, aber für die Leute, die definitiv nicht akzeptieren können, ist aber Toleranz, glaube ich, unabdingbar, um friedlich miteinander koexistieren zu können. Ne? Ja, so sieht's aus. So, und ich finde, da muss man halt auch in den Osten Deutschlands mal sagen, übt ein bisschen Toleranz. Das ist jetzt... Das war jetzt aber nicht tolerant gegenüber den Ostdeutschen. Nein, ganz viele sind ja auch nicht so, ne, muss man sagen. Also, nein, ach, das war. Nein, ich wollte einfach nur sagen, das war mit so einem kleinen Zwinkern, ich wollte provozieren. Ja, nein, alles gut. Ist ja auch schön, dass du es gemacht hast. Und also man darf nicht so leicht einfach verallgemeinern, weil wenn du sagst, die im Osten, dann sind das alle. Ja, klar. Ne? Das ist ja auch genauso, wie man dann immer sagen würde, ja, hier, die Polen klauen, ja, machen nicht alle. Machen auch genauso viele Deutsche, ne? Oder, keine Ahnung was, Franzosen. Ja. Denen. Aber ich muss auch dazu sagen, ich gucke immer Rebel Comedy. Kennst du das, Rebel Comedy? Ja, Rebel Comedy. Ja, und ich finde, zum Beispiel, die machen natürlich auch Witze über ihre eigene Kultur, ne? Ja. Und das finde ich dann wieder voll sympathisch. Oh, da hatte ich mal vor Ewigkeiten ein langes Gespräch darüber. Dürfen Leute auf ihre eigenen Kosten Witze machen? Also darf man in einem bestimmten Kontext zum Beispiel auch so mit Klischees spielen? Was dann vielleicht sogar schon wieder so wenn es bestimmte Leute machen, wäre es wieder rassistisch. Aber wenn es andere wiederum machen, zum Beispiel Ausländer selber keine Ahnung was, dann ist es wieder in Ordnung. So, da hatten wir ganz lange mal, habe ich mit einem Bekannten drüber gesprochen, das war ein mega langes Gespräch. Zu welchem Entschluss seid ihr gekommen? Wir haben uns, glaube ich, es gab keinen Entschluss. Wir haben uns gegenseitig ausgelacht, weil wir der Meinung waren, dass alle Erläuterungen irgendwann total ins Leere liefen und dem war auch so. Ich dachte, ihr habt euch am Ende geschlagen und du hast gewonnen und dann hast du recht. Nee, so schlimm war es nicht. Nein. Nee, aber ich hab für mich so schon direkt so gesagt, erstmal finde ich so, mit Klischees witzig zu sein, ist irgendwie ausgelutscht. Also das gibt's jetzt schon voll lange. Irgendwie schon, dass keine Ahnung, was Behinderte machen über sich selber Behindertenwitze, ja, habe ich jetzt auch schon bei Stand-Ups gesehen. Ja. Rebel Comedy macht auch immer irgendwie, also ist ja immer dieselbe Schiene, ne? So, ist natürlich ganz okay. Oder hier dieser Phil Laude macht ja jetzt dieses Allmann versus Brattern oder so, oder da auf YouTube, ne? Ist ja auch irgendwie lustig, aber es ist halt so ausgelutscht. Es ist halt irgendwie, es ist nichts Neues mehr, ne? Und auf der anderen Seite finde ich schon, wenn man mit einem lachenden Auge draufschauen kann, ja, finde ich es vollkommen in Ordnung und legitim, um vielleicht auch auf Missstände aufmerksam zu machen. Aber auf der anderen Seite finde ich wieder, wenn es too much ist, wenn es zu provozierend ist, dann finde ich es nicht gut, weil dann Vollidioten sagen werden, oh ja, hier habe ich doch gesagt, ne, die nehmen das dann für bare Münze. Ja, also der Mittelweg ist immer der beste Weg. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Sehr, sehr wichtig ist auch natürlich, wann du welchen Witz bringst und mit wem. Also wer dir zuhört, mit wem du zu welcher Zeit vielleicht auch. Ja, natürlich. Also, aber da muss man, dann braucht man Feingefühl. Ich glaube, da gibt es einfach keine Antwort. Dass man sagt, in 15 Aussagen darf nur eine Aussage humorvoll und mit Vorurteilen spielen, dann ist es okay. Das ist einfach ein Gefühl. Also, ich glaube, da muss jeder selber wissen. Ne? Aber natürlich ist es dann nochmal was anderes, wenn jemand, ja, obwohl, keine Ahnung, wenn ich jetzt zum Beispiel Ich hatte auch mal einen Freund, der war Pole, und mit denen haben wir es auch Pole genannt, beziehungsweise er hat sich selber Pole genannt übrigens, aber das mal so dahingestellt. Mit dem haben wir schon Witze gemacht, auch über Polen, und er hat natürlich auch über Türken Witze gemacht, aber wir waren halt so cool, dass wir uns das gegenüber, dass wir uns das gegenseitig nicht übel genommen haben, weil ja, wir wussten ja genau, wie wir ticken. Also weißt du, das ist dann auch wieder wichtig. Ja, ja, ne, das kommt drauf an, ne? Das ist so, das, ich glaube, da kann man auch wieder das Kommunikationsmodell hinzuziehen. Keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat. Sender, Empfänger. Ich wusste es mal, von wem es war. Sender und Empfänger, Nachricht, ne? Und wie wird die kodiert und wie wird die dann dekodiert, ja? Welche Intention wird wie verpackt und wie kommt sie an? Das sind ja so ganz wichtige Dinge. Und wenn das einer einen falschen Hals bekommt, ist das natürlich nicht förderlich für die Integration oder für das soziale Zusammenleben, ne? Ich glaube, man merkt aber meistens auch Leuten an, ob die es jetzt wirklich nur spaßeshalber gemacht haben oder auch ein Fünkchen Wahrheit da drin hintersteckt. Ja, also bei dir weiß ich ziemlich ehrlich, dass du, ganz ehrlich, bei dir weiß ich ganz ehrlich, dass wenn du Witze auf meine Kosten machst, dass du es voll ernst meinst. Ja, ich guck mal, das habe ich dir auch schon gesagt, das sage ich auch allen Leuten, die mich kennen. Wenn ich jemanden aufziehe, dann auch wirklich nur, weil ich ihn gern habe. Das schmeichelt mir. Eigentlich ist das ein Kompliment, weil wenn ich jemanden nicht gern habe oder ihn nicht gut genug kenne oder davon ausgehe, dass er mich nicht gut genug kennt, dann mache ich solche Witze auch nicht. Also nicht so viel, dann ziehe ich ihn nicht auf. Aber ich ziehe mich ja manchmal auch selber auf und ich mag es auch, wenn man mich aufzieht. So, das gehört ja auch dazu. Ja. Ja. Wollen wir so langsam zu den Zitaten? Habe ich auch gerade. Ich gucke so, ich linse immer nebenbei hier auf die Uhr und denke so, es wird Zeit. Da. Ja, ach, mach dir keinen Stress. Wir sind, glaube ich, ganz gut in der Zeit. Ja, ich glaube, wir drehen uns ja auch thematisch jetzt irgendwie schon so ein alles bisschen gut im Kreis. Interessant wird es dann halt nur, wer von unseren Zuhörern mitschreibt und vielleicht irgendwelche Notes für unsere neuen Folgen schreibt. Nein, Spaß. War auch gerade irgendwie Cringe-Moment. Letzte Woche habe ich, glaube ich, mit einem Zitat angefangen. Willst du heute mal starten? Also ich suche mir eins von dir aus, ne? Yes. Okay. Ich wähle Zitat Nummer, du wirst enttäuscht sein, 3. Warte, ich muss noch mal gucken, ist es das Richtige? Ja, finde ich aber Nummer auch gut. 3. Ja, das finde ich auch Nummer gut. 3. Kannst du kurz was zum Autor sagen? Also nachdem du vorgelesen hast? Ja, nachdem ich vorgelesen habe. Ja, du liest vor und ich sag dann, was ich drunter verstehe. Ich kann ehrlich gesagt gar nicht so viel sagen. Ich weiß nur, dass es ein deutscher Schriftsteller war. Okay, reicht ja schon mal. Okay. Ohne Liebe zu sich selbst ist auch die Nächstenliebe unmöglich. Was verstehst du unter dem Zitat? Also ich finde das Zitat echt sehr schön. Ohne Liebe zu sich selbst ist auch die Nächstenliebe ist auch die Nächstenliebe unmöglich. Also bauen wir das erstmal auseinander in 2 Teile. Ohne Liebe zu sich selbst. Das heißt, wenn du dich selber nicht liebst und dich selber nicht gut genug kennst, jetzt kommen wir zum zweiten Teil, ist die Liebe zu jemand anders und die Akzeptanz und Toleranz und das Humor, das gute Miteinander quasi, gar nicht möglich. Und das habe ich ja eben auch schon ein bisschen angeschnitten gehabt. Also ich glaube, wenn jemand eine andere Kultur, jemand Fremdes in Anführungsstrichen, sein Gegenüber oder irgendjemanden kritisiert, und die ganze Zeit drauf pocht und dadurch sich irgendwelche Vorteile erhofft oder sich dadurch versucht, seinen Handlungen und Gedankengängen Rechenschaft zu geben, also sich zu rechtfertigen dadurch, indem er sagt, guck mal, die sind so und so, ihr seid so und so, dann finde ich, ist das eigentlich das Resultat davon, dass man sich selber nicht genug liebt und sich selber nicht genug kennt. Ja. Letztens hatte ich einen Fall, ich weiß nicht mehr, wer das war. Warte mal, ich muss mal gerade überlegen. Es war auf jeden Fall ein Schüler. Das ist ein Schüler, der hat immer die anderen beschuldigt. Immer gesagt, ja, die machen das, die machen und das. Und er selber hat wahrscheinlich ein ganz schlechtes Selbstwertgefühl. Genau, und dann habe ich gesagt, ja, und er hat dann, in einem Moment hat er dann auch mit dem Finger auf jemanden gezeigt. Ich sag so, ich weiß wirklich gerade nicht mehr, wer das ist. Ich kann auch gar keinen Namen nennen, wenn ich wollen würde. Ich habe gesagt, zeig mal mit dem Finger nochmal auf diese Person. Und dann war der so verdutzt, was meinen Sie damit? Ja, das ist auch nicht gut. Ich so, nein, okay, dass man mit dem Finger nicht auf Person zeigt, ist nochmal eine andere Sache. Aber zeig mal mit einem Zeigefinger auf eine Person. Hat der gemacht. Er hat gesagt, wie viele Finger zeigen auf diese Person? Er sagt so, ja, einer. Also ich so, wie viele Finger zeigen auf dich? Und dann hat er so geguckt, mindestens 3. Ja. Und das ist eigentlich schon, das sagt schon alles. wenn du auf eine Person oder eine Ethnie, ein Volk, eine Religion zeigst, dann zeigen immer die anderen drei Finger auf dich. Und das ist genau das, was ich auch verstehe. Du musst auch erstmal drei Finger auf dich zeigen. Die drei Finger, die auf dich zeigen, sollten eigentlich die Liebe zu dir selber sein. Und wie kann man jemanden lieben, indem man diese Person überhaupt erst kennt, finde ich? Also, ja. Du kannst ja keine Person lieben, die du nicht kennst. Ja, Liebe auf den ersten Blick, gibt es das oder nicht, sag mal, lasse ich jetzt mal aus. Aber nur das Äußere, wenn du jetzt nur das Äußere betrachtest, vielleicht schon. Aber ich finde, Charakter spielt da auch schon eine sehr, sehr wichtige Rolle bei Liebe. Mhm. Und wenn du quasi dich selber nicht kennst, deine Kultur, deine Eigenschaften, deine Vorteile, Nachteile, Stärken und Schwächen und dich selber nicht liebst, dann kannst du quasi auch dein Gegenüber nicht kennen, weil du ja mit dir selber noch beschäftigt bist, dein Gegenüber nicht kennenlernen, seine Eigenschaften, seine Vor- und Nachteile, seine Stärken und Schwächen, sodass du die Liebe, die du zu dir selber nicht zeigen kannst, überhaupt gar nicht erst dein Gegenüber zeigen kannst. Ja, da habe ich auch mal ganz interessant irgendwann mal in der Uni eine Hausarbeit drüber geschrieben. Und zwar Aristoteles wieder. Ich bin ein Riesenfan von dem. Ja, ist auch ein feiner Philosoph, auf jeden Fall. Und zwar geht es da auch drum, also unser Ich, das, was wir sind, wird ja geprägt durch die Gesellschaft. Und wir gesellen uns auch sehr gerne. Also der Mensch ist von Natur aus gesellig, ja. Deswegen gibt es auch die Polis. Und quasi ist es mit dem Blick auf die Gesellschaft, ja, ist das so, als würde man uns einen Spiegel vorhalten, ja. Jeder Mensch ist durch Sozialisation quasi das Produkt einer Gesellschaft. Und ich glaube, wenn du dich dann selber nicht lieben kannst, kannst du halt auch andere nicht lieben, weil das ist wie ein Spiegel, ne? Wenn du die Gesellschaft siehst, siehst du dich selbst. Also du bist ja ein Teil davon. Ja, ne? Deswegen denke ich dann immer so, ja, wie schon gesagt, so wenn man sich nicht selber mit sich selbst nicht im Reinen ist, bist du das auch mit keinem anderen Menschen. Ist einfach so. Auf jeden Fall. Ja. Soll ich mir ein Zitat aussuchen? Ja. Also dann, du willst jetzt noch was zu deinem eigenen ergänzen. Nö. Fand ich. Wobei, hier, ich habe nebenbei gegoogelt, deswegen war ich zwischenzeitlich so leise, hab dir aber trotzdem zugehört. Also Hermann Hesse. hat bis 1962 gelebt, ist tatsächlich in der Schweiz geboren, ja, und war ein deutsch-schweizerischer Schriftsteller. Und tatsächlich kann ich mir auch vorstellen, dass dieses Zitat irgendwie bestimmt im Kontext mit der NS-Zeit oder Erste Weltkrieg, der hat ja vor 1900 ist er ja geboren, 1877, um genau zu sein, der hat zwei Kriege miterlebt, ne? Und dann, das hat ihn sicherlich geprägt und ich denke mal, das wird auch dieses Zitat dann auch. Ich finde das immer sehr wichtig, weißt du, auch wenn es nur kurz und knapp ist, über den Autor oder den Künstler, der ein Bild gemalt hat, Informationen zu erhalten, weil dann glaube ich, dass man das Zitat oder den Inhalt dieses Zitates oder des Bildes oder was auch immer man betrachtet, des Liedes oder so, das man sich anhört, viel, viel besser verstehen kann. Ja. Es ist auch nicht das Bild, was das Bild zur Kunst macht, sondern es ist der Künstler, der das Bild zur Kunst macht. Ja, der Kontext, ne? Der Rahmen drumherum. Ja. Weil erst dann versteht man den Ausdruck. Ja, und viele sagen ja so, wenn man sich jetzt, also oft kommt es ja so vor, ja, Kunst ist doch einfach ein Bild, das kann ich auch malen. Ja, klar, theoretisch könntest du es vielleicht auch malen, aber es ist die Geschichte, die dahinter steckt. Ja. Okay, wir gehen weiter. Ich kann mich echt nicht entscheiden bei deinen. Ich finde beide richtig gut. Also ich habe zwei Favorites. Du kannst ja mal raten, welche. Zwei? Ja, das ist schon mal richtig. Also drei oder eins bin ich mir nicht ganz sicher. Drei hast du halt teilweise gerade schon selber gesagt in der Einführung. Deswegen bin ich mir nicht sicher. Aber zwei ist, also zwei auf jeden Fall, würde ich sagen. Und ich muss mal gerade nochmal überlegen. Ich rate jetzt einfach mal. Wir nehmen mal eins. Ja, eins und zwei. Ja, ich lese es mal ganz schnell vor oder willst du vorlesen? Welches nimmst du denn jetzt? Eins. Also zwei finde ich auch richtig fresh, aber ich muss mich ja heute auf eins begrenzen, deswegen nehme ich eins. Ja, das ist auch schade, ne? Viele bleiben dann immer so unvorgelesen stehen und gehen verloren, aber naja, egal. Ich lese einfach mal vor, wenn es okay ist für dich. Ja. Okay. Ich bin für die Wahrheit. Egal, wer sie erzählt. Ich bin für Gerechtigkeit, egal für wen sie ist oder nicht. Ich bin in erster Linie ein Mensch und als solcher bin ich für wen oder was auch immer die Menschheit als Ganzes nutzt. Malcolm X. Mhm. Ja, sehr geil. Ich werde das jetzt einfach mal wieder so aufsplitten, wie du es getan hast. Ja. Satz für Satz. Ich bin für die Wahrheit, egal wer sie erzählt. Ja, da ist es mir scheißegal, ob das jetzt ein, keine Ahnung was, ein Polizist erzählt, ein Maurer, ein Bauarbeiter, ein Kindergartenkind. Also solange mir jemand die Wahrheit erzählt, dann bin ich dafür. Ne? Dann ist es mir egal, wer mir das erzählt. Ja, also unabhängig von Nationalität oder Gesellschaftsstand. Ja. Ich bin für Gerechtigkeit, egal für wen sie ist oder nicht. Ja, also da ist es auch ganz klar irgendwie wieder das Gleiche. Ne? Also Gerechtigkeit ist für mich gerecht, wenn sie jedem gleichermaßen zuteil wird. Ne? Das, ja. Das sagt er ja auch. Ne? So, wem sie, für wen sie ist oder für wen sie nicht ist. Ne? Und damit ist ja gemeint, so ja, wir haben gleichermaßen gleiche Rechte und dadurch haben wir bestimmte Rechte nicht. Aber das ist ja erst Gerechtigkeit, ne? Wenn wir Freiheiten eingrenzen, aber dann alle die gleiche Freiheit haben quasi. Das ist gerecht. So, und dann, ich bin in erster Linie ein Mensch. Da finde ich schon mal den Satz so, den kann man auch, also ist ja der erste Hauptsatz quasi, der Nebensatz kommt ja gleich. Das finde ich schon gut. Er sagt so, ich bin ein Mensch in erster Linie. Ich bin jetzt kein Afroamerikaner, ich bin kein Präsident, ich bin kein was auch immer, kein Marsmensch oder so. Oder der Weihnachtsmann, nein, ich bin ein Mensch. Und dann ist es scheißegal, ob, ne, so, er ist ein Mensch. Er hat keine, er sieht jetzt nicht in Grenzen oder in Nationalitäten oder sonst was sich selbst, sondern er sieht sich als Mensch. Als das, was wir alle gemein haben. Das ist ja so ein Wert, wenn ich sage, also ich würde auch schon sagen, so, das hat was mit Würde zu tun oder es hat was mit einem inhärenten Wert zu tun, den wir alle haben. Wir haben alle einen Wert. Und der ist bei uns allen, wenn man ihn in Zahlen misst, 1 oder 100%. Ja? Und dieser Wert ist Mensch. Mensch 1 oder Mensch 0. Wenn du 0 bist, bist du vielleicht eine Katze oder ein Stein oder ein Grashalm. Aber wenn du 1 Mensch bist, dann bist du Mensch. So. Und dann ist egal, was für ein Mensch. Ja. So, ich lese mal weiter vor. Oh, jetzt auf dem Handy mache ich das immer auf und weil wir ja parallel, ich habe hier 1000 Sachen auf, warte, ich hab's. Also, in erster Linie bin ich ein Mensch und als solcher bin ich für wen oder was auch immer, also ich bin für jeden, ja, für wen, egal ob wer oder was, ne, ich bin dafür, der die Menschheit als Ganzes nutzt. Also, da würde ich sagen, er versteht das so, dass er dafür ist, dass er für jeden ist, der die Menschheit als Ganzes sieht, als Einheitliches. Und dazu gehören alle, die wie er den Wert Mensch haben. Und er nutzt diese Menschheit so, dass jeder den Wert 1 hat, den Wert Mensch hat. Ja. So würde ich das verstehen. Also das, was er eigentlich vorab sagt, ja, er ist für jeden, der das genauso sieht wie er. Und er ist der Meinung, dass jeder Mensch Mensch ist und nichts anderes. So, und ich würde es mit meinen eigenen Worten abschließend sagen, Mensch oder Arschloch. Erstmal ein Applaus dafür, dass du das so toll erläutert hast, Guido. Hast du wirklich toll erklärt, fand ich. Also ich habe dir gerade echt gern zugehört. Dankeschön. Erstmal dafür, Dankeschön. Ich, während du gerade erzählt hast, was du super toll gemacht hast übrigens. Hast du jetzt zweimal gesagt. Ich sag's auch gerne nochmal. Hast du gut gemacht, Guido. Ich habe mir gerade überlegt, wenn ein Alien oder ein Außerirdischer oder ein Lebewesen außerhalb unserer bekannten Welt, Erde oder sonst irgendwas nochmal auf uns herabgucken würde, also einen Blick auf uns schauen würde, ich glaube, der wird sich totlachen. Ja. Weil ich glaube, der wird gar nicht unterscheiden, so Mensch A, Mensch B, Mensch C, Mensch D, Mensch E und keine Ahnung was, sondern er würde sagen, ihr seid doch alle Menschen. Also, was unterscheidet euch? Ich erkenne das nicht. Also ich glaube, er wird es auch nicht. Weißt du, wie ich das auch denke? Man könnte es so sehen wie rivalisierende Insektenstämme, ja? So, ja. So als Mensch jetzt, ja? Wir sehen so einen Ameisenhaufen und 100 Meter weiter ist noch einer und die wollen dieselbe Ressource haben und hauen sich, keine Ahnung was, kloppen sich, ja, jetzt ganz stumpf. So, und wir Menschen, wir stehen da einfach so und sagen so, Ameise, Ameise, Ameise, Ameise. Ja. 100 Meter weiter am anderen Haufen sagen wir auch, Ameise, Ameise, Ameise, ja. Und ja, im Endeffekt, und genauso ist es doch auch mit uns. So, da, so, ich finde immer dieses Bild so geil, wenn du das im Internet siehst, ne, da gibt es immer diese, das ist so ein Meme-Bild oder keine Ahnung was, da siehst du so ganz viele Skelette nebeneinander und dann steht da so Christ, Moslem, Jude und keine Ahnung was, ne? Ja. Und am Ende ja, sind das alles Menschen, ja? So, ja. Das ist doch völlig egal, so, ne? So, ist einfach Mensch. Und ich finde, da muss man auch anknüpfen, ja? Man muss Akzeptanz üben, weil wir alle denselben Wert haben. Wir sind alle Menschen und wenn man ganz ehrlich ist, all das, was hier läuft, ja, am Ende des Tages nimmt keiner irgendwas mit, wenn wir sterben. Also das macht uns ja auch am meisten gleich, ne? So der Tod, sage ich mal. So, da kann sich keiner vor schützen und du nimmst nichts mit. So weiß man, denkt man zumindest. Aber da will ich jetzt nichts auch kein Thema aufmachen. Aber dennoch muss man ja auch am Ende sagen, so ey, so von der Natur her sind wir alle gleich. Und das sollte doch etwas sein, was uns verbindet und auch, ja, vielleicht hoffentlich auch positive Kräfte entwickeln lässt, dass die Gesellschaft in einen anderen Fluss übergeht und vielleicht auch diese Stärken nutzt. Weißt du, was ich meine? Ja, also ich fand auch sehr interessant, wie er sein Zitat aufgebaut hat. Also er fängt nicht damit an, dass er sagt, ich bin ein Mensch, sondern er sagt, ich bin erstmal für die Wahrheit und ich bin für die Gerechtigkeit. Ja. Und dann sagt er, ich bin in erster Linie ein Mensch und bin auch für das, was der Menschheit muss. Das heißt also, dass die Wahrheit und die Gerechtigkeit dazu führt, meiner Meinung nach, ich denke, der hat das bestimmt ganz, ganz bewusst so genannt, dass es quasi der Menschheit auch als Gesamt, also als der für die gesamte Menschheit nutzt. Ja, ja, ja. Ja, ich würde auch sagen, die Wahrheit ist, dass wir Menschen sind. Ja, die Gerechtigkeit ist, dass wir uns alle zum Beispiel an Grundrechte halten. Und wenn wir uns alle, und er ist, oder ich bin auch für jeden, der sich daran hält, ne? So, dass die Wahrheit, egal von wem sie gesprochen wird, denselben Wert hat. Das ist ja auch so ein Ding, ne? So, wenn man jetzt Malcolm X, ne, die schwarzen Afroamerikaner, die hätten ja auch teilweise vor Gericht irgendwas sagen können, ja, nee, ich war das nicht. Und dann hat der Polizist gesagt, ja, nee, der hat aber das Auto geklaut und dann wurde der in den Knast gesteckt oder so, ne? So, da muss man ja auch gucken, wie gewichtet man die Wahrheit? Und da kommt wieder dieses Gerechtigkeit mit rein, ja, da muss man gleichermaßen die Leute anhören, damit die Wahrheit auch gerecht ist, so quasi. Ich finde, also Wahrheit ist ein sehr schönes ein sehr schönes Wort. Das ist nochmal ein Flashback wieder, das haben wir fast jede Folge. Flashback zur letzten Folge von uns. Wahrheit ist auch immer Wissen. Ja, Wissen ist eigentlich nichts anderes als die Suche nach der Wahrheit. Ja. Und das Finden der Wahrheit quasi natürlich auch, ne? Ja. Ja. Nochmal kurz zu Malcolm X, wenn ich jetzt darf. Wer ist eigentlich Malcolm X? Malcolm X ist ein US-amerikanischer Aktivist und Bürgerrechtler. Jetzt kommen wir auch nochmal direkt, wenn ich darf, Guido, zu einer Buchempfehlung. Holt euch das Buch, die Autobiografie von Malcolm X. Hammerbuch, Hammerkerl. Also eines der besten Bücher, die ich je gelesen habe. Aber war der nicht leicht aggressiv? Martin Luther King war doch mehr so der entspannte Typ und Malcolm X war doch so der Haut-Rau-Typ, glaube ich. Also Malcolm X, ja, das ist, jein, also der war am Anfang, wie du schon sagtest, in seiner Lebensphase schon aggressiv und haut drauf Typ, hatte dann aber so eine Selbsterkenntnis und hat sich dann wirklich komplett gedreht, also so eine 180-Grad-Drehung und wurde dann so voll, also sehr ruhig, sehr gelassen, sehr, seine Worte sehr schlau gewählt und also aggressiv. Ja, aber bis dahin war der so mehr so Bergpredigt-Style und hat gesagt so Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja, hat er, aber seine Lebensgeschichte endet nicht so. Also seine Aussage am Ende seiner Lebenszeit ist auf gar keinen Fall Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern genau das, was er gerade sagt. Ich bin für die Menschheit, egal ob schwarz, weiß, gelb, rot, grün, orange, lila, pink oder was auch immer. Ich war auch gerade falsch. Bergpredigt war, glaube ich, wenn so nach dem Motto, halt nochmal die andere Wange hin. Das ist dann das, wie er später war, glaube ich. Er hat so gesagt, ja, hier, wir sind weiter Menschen, wir sind menschlich und wenn einer uns was Böses will, dann halten wir noch die andere Wange hin, um zu zeigen, dass wir nicht so sind, wie die Leute denken, dass wir sind. Ja, also ein sehr starker Charakter, Malcolm X. Ja, definitiv. Auch gegen Ende hin, also er ist wirklich, für die Gerechtigkeit hat er sich den Tod gestellt, also sich seinen Gegnern eiskalt gestellt. Also ich, wie gesagt, holt euch das Buch. Es gibt auch einen Film, sogar auf Netflix übrigens, wenn ich da jetzt mal Werbung für machen darf. Der ist aber nicht so gut, muss ich sagen. Also sein Buch ist schon, das Buch ist schon krasser. Ja. Lässt sich auch sehr gut lesen übrigens. Dann weiß ich schon mal, was ich die restlichen Corona-Ferien so anstelle. Ich glaube, ich habe auch eins zu Hause noch, wenn ich es nicht ausgeliehen habe. Das kann ich dir gerne geben. Sehr cool. Wenn du Lust hast zu lesen. Ja, gerne. Um den Kreis jetzt zu schließen. Wir haben die Folge Akzeptanz und Toleranz genannt. Genau. Wollen wir da wieder hinkommen? Ja, das hatte ich auch noch im Hinterkopf. Ja. Akzeptanz und Toleranz. Willst du den Kreis schließen? Können wir ja beide versuchen. Also ich glaube, viele Aspekte heute in der Folge waren für mich irgendwie so, dass ich sage, es ist verdammt wichtig zu akzeptieren, statt zu tolerieren, weil sonst Integration nicht stattfinden kann. Und ich finde, Integration ist so ein bisschen der Schlüssel für ein gemeinsames Zusammenleben. Und ich bin auch der Meinung, so eine Gesellschaft muss eine Akkommodation stattfinden und eine Assimilierung, also so für das öffentliche Leben, sage ich jetzt mal. Ne? Ich finde, jeder sollte in seinen vier Wänden weiter gerne seine Religion ausüben oder seine Kultur wahren, sei es Küchenkultur, sei es sportlich, sei es keine Ahnung was, so jeder soll das machen, was er ist, weil ich finde, Individualität und Vielfalt macht uns erst stark und reich. Ne? So eine Gesellschaft ist ja auch reich, wenn sie eine breite, vielfältige Kultur hat. Merkt man ja, wenn man in der Stadt essen geht. Ja. Du kannst, ist ja wirklich so, du kannst zum Chinesen, du kannst zum, keine Ahnung was, Marokkaner, du kannst zum Inder und Türken und kannst zum Deutschen und keine Ahnung was, gibt's ja alles. Italiener. Ich finde sowas, Vielfalt ist ganz toll. Dann wird es ja auch nicht langweilig. Das ist ein Mehrwert. Und deswegen finde ich Akzeptanz ganz wichtig. Weil wenn ich toleriere, dann können sich die Leute, wenn wir jetzt wieder auf diese Kindergartengeschichte kommen, ja toll, ich kann den tolerieren, aber wenn meine Motivation nicht da ist, den zu integrieren, werde ich mir vielleicht seiner Werte nicht bewusst, die er mitbringt. Und da kann man auch wieder dieses Nietzsche-Zitat mit reinziehen, was du unter anderem in die Zitate mit reingepackt hast. Der sagt ja auch selber, ein Fremder ist vielleicht ein Freund, den man noch nicht kennt. Ne? So. Ja, auf jeden Fall. Ja, willst du auch noch was hinzufügen? Entschuldigung, das ist so viel Quatsch. Nein, alles gut. Eigentlich habe ich gar nicht so viel mehr hinzuzufügen. Du hast es eigentlich auf den Punkt gebracht. Also für das soziale, gute soziale Miteinander von unterschiedlichsten Menschen ist die Voraussetzung Wahrheit, Gerechtigkeit, dann vielleicht Toleranz, aber dann soll es auch schnell rübergehen zur Akzeptanz. Aber ich glaube auch, um jemanden akzeptieren zu können, muss man diese Person oder diese Kultur oder was auch immer auch wirklich kennenlernen und die Wahrheit dahinter kennenlernen, sodass man dann auch gerecht handeln kann und somit diese Menschen oder den Menschen akzeptiert. Immer ein bisschen Offenheit üben. Ja. Das können wir, das ist ja auch, glaube ich, so ein bisschen dieser Beweggrund für unseren Podcast oder generell für irgendein Movement, das wir irgendwie mal irgendwann aufziehen wollen oder diesen Podcast, weil wir haben ja schon eingangs in der ersten Folge gesagt, so ey, Hassan, ey Guido, weißt du was, hier irgendwie läuft in der Welt nicht so viel, so geil und ich glaube, wenn man offen ist für das Fremde, für das, was man noch nicht kennt, dann und viele Leute dafür sensibilisiert, so sagen so, ey, ganz ehrlich, wenn du mal einen Schritt wagst, dann ist das gar nicht so schlimm. Ich habe ja auch die erste Zeit zum Beispiel immer gesagt, wenn wir unterwegs waren, so, für mich ist jeder Tag mit dir der alles macht Neutag, ne? So, weißt du? Ja, so, ich habe mich voll gerne auf so neue Sachen eingelassen und ich muss sagen, ich habe es nicht einmal bereut. Also es war immer, als wir ins Hammam gefahren sind, war eine coole Erfahrung. Also der Typ hat mir zwar alle Knochen gebrochen bei der Massage, aber es war halt eine coole Erfahrung so, ne? Also es war halt, ne? Oder wenn man irgendwo essen geht, wo man sich vorher gedacht hat, boah, da gehe ich nicht hin. Und dann war ich dann doch da und sag danach so, boah, Hammer. Ne? Ja, ja. Deswegen, man muss einfach mal über seinen Schatten springen. Man muss sich ja nicht verändern, aber es ist trotzdem toll, mal andere Welten kennenzulernen. Unterschreibe ich so. Aber bevor man das überhaupt machen kann, also bevor man den Blick nach außen richtet oder versucht, diese Person zu akzeptieren, muss man auch erstmal an sich selber schauen, sich selber kennenlernen, sich selber lieben lernen, damit man auch sein Gegenüber lieben lernt oder lieben kann. Okay. Schöne Worte. Was hast du heute gelernt? Ich habe gelernt, dass wir ganz, ganz nette Menschen sind. Nee, mal ernsthaft. Ja, das ist ja Selbstlob. Guido, was ist das? Das war doch Selbstlob. Ja, wir sind ganz toll. Egal, nein, der Rest ist egal. Bruder, das war Spaß, Mann. Ich hoffe, dass... Nein, alles gut. Ich hoffe, dass wir gute Menschen sind. Wir geben uns zumindest Mühe. Ob wir das erreichen, dann weiß ich nicht. Ja. Also ich glaube, was mir auffällt, ist, ich ertappe mich halt ganz oft noch selber, dass man dann doch im ersten Moment immer so ein kleines Vorurteil hat oder so. Ja. Aber dass ich einfach Akzeptanz üben muss. Also gut, das habe ich nicht heute gelernt, das weiß ich generell, ne? So, da bin ich mir auch bewusst, dass einfach durch Erziehung oder so, ne, sowas steckt im ersten Moment drin. Aber ich finde, wenn man das reflektiert und drüber nachdenkt, dann ist das im Nachhinein dann, also man lässt sich auch viel von Emotionen leiten, ne? Und ich glaube, wenn man das alles mal so ein bisschen, ich glaube, das macht auch dieses aus jetzt. Irgendwann haben wir Nächstenliebe und so, ne? Und keine Ahnung, ich glaube, ganz, ganz viel hat das auch was mit sich selbst zu tun, wenn man andere nicht integriert oder akzeptiert und toleriert, ne? So, man hat Angst, dass einem was weggenommen wird. Man hat das Gefühl, dass das eigene Standing angekratzt wird, dass man nicht mehr untouchable ist oder so, ne? So, das ist es halt. Und ich glaube, wenn man das alles mal weglässt und sich denkt so, ey, ganz ehrlich, mit mir passiert nichts, wenn ich jetzt da irgendwo ins Hammam gehe oder in den Dönerladen oder keine Ahnung was. Also das habe ich auch schon vorher gemacht. Aber, ne, weißt du, was ich meine? Wenn man einmal so sagt so, ey, mit mir passiert ja nichts, es ändert sich nichts, dann ist doch alles gut. Dann ist das doch eine Bereicherung für einen selbst. Und ich finde auch, um nochmal ganz kurz was zu schließen, ich fange schon wieder hier eine neue Kiste an, ich fühle das. Alles gut. Ganz oft ist es ja auch so, also so bin ich in der Überzeugung, ich kann nicht sagen, dass das, was ich denke und meine, richtig ist, wenn ich nicht die Meinung oder das, was andere denken, nicht kenne. Ne? Ja. So, wenn ich sage, boah, Christentum ist für mich das Nonplusultra, dann kann ich das erst sagen, wenn ich das Judentum kenne, wenn ich den Islam kenne, wenn ich, keine Ahnung, Buddhismus kenne. Und aus philosophischen Aspekten muss ich für mich zum Beispiel sagen, dass ich viele Sachen aus dem Buddhismus ziemlich cool finde. Aber das will ich jetzt nicht weiter ausrollen. Aber erst wenn du zu diesen Erkenntnissen kommst und andere Sachen kennst, kannst du ja sagen, dass das, was du willst, weiterlebst und weiterfühlst oder ob du vielleicht deinen Lebensentwurf ein wenig modifizierst oder nicht. Ne? Also so, deswegen muss man irgendwie Integration, Akzeptanz, Toleranz und das alles zulassen, damit man sich selber kennt, damit man sich auch abgrenzen kann vielleicht, aber auch positiv. Ne? So, Abgrenzung heißt ja nicht, dass man auseinanderdriftet, sondern wie in unserem Falle, mich hat das ja nur bekräftigt, dass ich mit dir viel über Religion spreche. Ne? Also, aber ich fand es auch sehr schön, dass wir diese Erkenntnisse hatten, so, ey, eigentlich haben wir voll viel gemeint, so. Ne? Egal. Entschuldigung. Ach, wofür brauchst du denn hier entschuldigen? Alles gut. Ich drifte ab. Alles gut. Also ich habe heute gelernt, dass man wirklich über seinen eigenen Schatten springen muss. Das nur kann, wenn man sich selber kennenlernt. Und wie du schon gerade gesagt hast, dass es danach gar nicht so schlimm ist, wie man sich das vorher eigentlich immer vorstellt. Und nur dadurch man eine funktionierende Gesellschaft auch erhält. Ja. Sehe ich auch so. Sehr cool. Hört euch gegenseitig zu, lernt euch kennen, springt über euren Schatten, macht neue Dinge. Ich finde, neue Dinge sind immer ganz toll. Ja, das ist ein sehr schönes Resümee für diese Folge. Und ich merke schon gerade bei meiner Aufnahme, meine Frau, die führt gerade irgendwelche Gespräche im Flur und der Pegel haut immer raus hier beim Aufnehmen. Ich merke, dass man das, glaube ich, in der Aufnahme hört. Deswegen muss ich jetzt langsam Schluss machen. Vielleicht kommt sie am nächsten Mal als Gast dazu. Ja, das definitiv. Wäre doch mal cool. Deine Frau, vielleicht meine Frau auch. Wäre doch mal was Neues. Kriegen wir bestimmt hin. Wir machen mal eine Folge. Ich habe eine super Idee, das ziehen wir durch. Wir machen eine Folge, die wirklich nur 30 Minuten dauert. Nicht sagen. Ich habe eine super Idee, die erzähle ich dir gleich und das ziehen wir durch. Alles klar. Okay, liebe Zuhörer. Liebe Zuhörer, genau. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei und hattet heute ein bisschen was lernen können. Ja. Und Hassan, dir auch nochmal vielen lieben Dank für dieses tolle Projekt, was wir hier durchziehen. Ich habe zu danken. Vielen lieben Dank auch nochmal an alle Zuhörer, die sich wieder die vielleicht sogar ganze Stunde hier sich das angehört haben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, habt was gelernt und ich freue mich wieder aufs nächste Mal, wenn es heißt, ganz ehrlich, euer Lieblingspodcast mit Guido und Hassan. Sehr cool. Ciao, ciao. Ciao.